Deutschlandradio Kultur. Aus den Archiven. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. So klingt ein Kapitel Radiogeschichte hier auf Deutschlandradio Kultur. Es geschah in Berlin, eine RIAS-Krimireihe, die vor über 60 Jahren an den Start ging, 1951. Olaf Kosert begrüßt Sie zu einer weiteren Folge, die wir heute für Sie wiederholen werden. Mit dabei, wie gewohnt, unser Erinnerungshelfer, Soziologe, Krimi-Autor und Westberliner der ersten Stunde, Horst Bosetzky. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Herr Bosetzky, die Folge, die wir heute hören werden, ist eine ganz besondere. Es ist die Folge 397, die lief im August 1966 und ist besonders deshalb, weil der Autor der Reihe, Werner Brink, zum ersten Mal selbst mitwirkt. Und zwar spielt er sich selbst, einen Krimi-Autor auf der Suche nach Stoff für seine Geschichten. Haben Sie Werner Brink eigentlich mal persönlich kennengelernt? Leider nicht, aber ich habe fast jede Sendung gehört, meist auf dem Teppich liegen zu Hause. Und es hat mich so beeinflusst, dass ich selbst 25 Hörspiele geschrieben habe. Seine 500 sind Wahnsinn, habe ich nicht erreicht, werde ich auch nicht. Aber wenn ich heute einen Roman abliefere, sagt manchmal die Lektorin oder der Verleger, ja, das ist alles nicht gut, aber ihre Dialoge sind gut. Also ich komme vom Hörspiel her und herzlichen Dank nochmal an Werner Brink. Das heißt, es geschah in Berlin, hat auch Ihre spätere Tätigkeit als Krimi-Autor inspiriert? Ja, nein. Ja, nein. Ohne Mord geht's nicht, ist ja bei uns ein Grundgesetz. Warum soll jemand ein Buch mit 300 Seiten kaufen, wenn es keinen Mord gibt? Den erwartet er ja. Und nicht nur einen, sondern wahrscheinlich auch mehrere heute. Und insofern die Kleinkriminalität, die Werner Brink so wunderbar schildert, ist heute eigentlich unmöglich zu verkaufen. Ja, das heißt, ein Mord muss mit rein. Bei Werner Brink waren es ja eher die Kleinkriminellen, also Betrug, ja. Diebstahl. Darum ging es vornehmlich. Dennoch hat er das Genre Kriminalhörspiel ganz entscheidend geprägt und war sogar Inspiration für den Tatort, dann später ab 1970 im Fernsehen. Für den RIAS hat Werner Brink zwischen 1951 und 72 ganze 499 Krimifolgen geschrieben. Kein Wunder, dass er sich da ab und zu mal Inspiration geholt hat bei den Kollegen von der Kripo. Wie das ablief, was er sich da alles hat erzählen lassen, welche Tipps und Ratschläge von den Kommissaren es gab, das hören wir uns jetzt an. Es geschah in Berlin von und diesmal auch mit Werner Brink vom August 1966. Titel: Der Autor bei der Kripo. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Ich kann mir vorstellen, weshalb Sie kommen. Sie brauchen einen neuen Fall für Ihre Sendereihe. Genau, wie man heute so schön kurz und knapp sagt. Ja, das ist nun im Augenblick ein bisschen kompliziert. Mhm. Eine ganze Reihe von Kollegen ist im Urlaub, der Kollege Z ist auch gerade weg. Aber warten Sie, ich glaube, ich kann Ihnen da selber helfen. Wir haben da den recht interessanten Fall eines Schaufenstereinbrechers. Schaufenstereinbrecher? Mhm. Ich weiß nicht, sowas hatte ich gerade in der vorletzten Sendung gebracht. Die habe ich gehört. Trotzdem möchte ich Ihnen diese Geschichte anbieten. Sie ist vom Täter her sehr interessant. Das ist auch ein alter Kunde von uns und ein merkwürdiger Mann. In seiner Art wohl ziemlich einmalig. Sie werden bald verstehen, wie ich das meine. Diese Sache hier fängt an in einer Kneipe, in einem Ecklokal im Südosten, so um eins herum in der Nacht. Ja, dann werde ich mal langsam abhauen und in den Federn krabbeln. Lass dir weiter, Eugene Willi. Gleich was, Oskar. Hier steht noch eine Molle offen. Ach, entschuldige. Du wolltest mal probieren, aber du passt ja so oft. Du warst ja auch in der Schule schon besser als ich. Hier. Danke. Also denn, Nacht, Willi. Nacht, Oskar. Ich vermute wohl richtig, dass es sich bei dem späten Gast hier schon um den Täter in dieser Sache handelt. Jetzt sage ich genau. Und dieser Mann Oskar, ist gerade erst ganz kurze Zeit aus dem Lokal. Die Tür stand offen, es war eine laue Nacht, er ist eben erst raus. Da hört der Gastwirt das laute Klirren einer zerbrechenden Schaufensterscheibe. Er stürzt sofort zur Tür und schaut auf die Straße. Ja, wie ich da so gucke, da sehe ich gerade noch, wie ein Mann quer über den Damm rennt und da drüben in dem Eckhaus verschwindet. Aha, ja. Ich habe ihn auch noch erkannt, war der Oskar. Sind Sie ganz sicher? Ich war so besen, wenn das nicht war. Ich kenne ihn ja schon lange genug, wir sind ja mal zusammen zur Schule gegangen. Und jetzt kommt er manchmal in meine Kneipe, sonst habe ich keine Verbindung weiter mit ihm. Schön. Sie sind jedenfalls sicher, dass er es war, der da über den Damm gerannt und dann in dem Haus verschwunden ist? Ja, ich sagte ja schon. Und ich habe auch gesehen, dass er irgendwas geschleppt hat. Und wie ich dann entdeckt hatte, dass da die Scheibe von dem Pelzgeschäft hier, dass die kaputt war, da habe ich mir auch gedacht, das müssen wohl Pelze gewesen sein, die er da geschleppt hat. Ja, immerhin ganz bestimmt könnten Sie das nicht sagen. Nee, jedenfalls würde ich es nicht beschwören. Aber der Oskar war's. Ich bin dann gleich zurück in mein Lokal und habe 110 angerufen. Ja, und hier hat uns zunächst mal gleich ein glücklicher Zufall weitergeholfen. Als von unserer Funkbetriebszentrale die Meldung an alle durchgegeben wurde, das heißt also an alle Funkwagen der Umgebung des Tatorts, da hielt gerade an der nächsten Ecke der fraglichen Straße unser Streifenwagen Anna 47. Anna 47 hat dadurch praktisch nur Sekunden gebraucht bis zum Tatort. Und da hat der Gastwirt dann seine Wahrnehmung bekannt gegeben und die Streifenbeamten sind sofort in das Haus, in dem der Mann Oskar, verschwunden war. Vielleicht ist da die Treppe rauf zum Hausboden. Ach wo, sieh doch, hier gehen die Fußspuren lang, auf den Hof zu. Komm mal, komm. Auch das war ein gewisser Glücksumstand, wenn man die ganze Sache hinterher betrachtet. Es hatte einige Zeit vorher geregnet in dieser sonst lauen Nacht. Es hatte geregnet und dadurch, weil das Pflaster noch nass war, hatten die Sohlen des flüchtenden Mannes Oskar bereits im Hausflur Spuren hinterlassen. Komm, hier geht's weiter. Da sind ja auch wieder die Spuren. Nicht da drauf treten. An der Seite lang. Ja, ich sehe schon. Erst auf den Zaun zu. Ja, und dann rüber. Lauf du mal zurück zum Wagen und fordere Verstärkung an. Ja. Wir wissen ja noch nicht, wohin der Mann dann weiter entwischen will oder schon entwischt ist. Ja, ist gut. Den Zaun hier nehme ich mal zunächst. So viel wie ein anderer schaffe ich auch. Manchmal gibt es in einer Sache mehr als nur einen glücklichen Zufall. Und wir von der Kripo haben wohl auch noch nie verleugnet, dass wir gelegentlich durchaus auf Zufälle angewiesen sind. Und in diesem Fall hier hat es auch mal wieder noch einen weiteren glücklichen Umstand gegeben. Der Beamte aus dem Streifenwagen, der da auf dem Hof den Zaun zum Nachbargrundstück anpacken wollte, ist einer unserer hervorragendsten Leichtathleten im Polizeisportverein. Ein Hürdenläufer par excellence, unbeschreiblich schnell. Es war also gar keine Schwierigkeit für ihn, über den Zaun zu setzen. Er hat's dann selber auch, um das mal eben vorwegzunehmen, genau erzählt, wie sich dann das weiter abgespielt hat. Ja, ich bin über den Zaun und ich habe dann gleich gesehen, nebenan das Grundstück, das ist ungepflastert. Weicher Boden, nur feuchtes Erdreich. Und dadurch konnte man schon ganz deutlich sehen, in welche Richtung der Flüchtende weitergelaufen war. Durch die Schuhabdrücke im Boden. Ja, sehr richtig. Die gingen weiter zu einer kleinen Mauer, wieder zu einem anderen Nachbargrundstück hin. Ich habe mich immer so gehalten, dass ich weit genug neben den Fußspuren gelaufen bin. Ich verstehe. Taktisch sehr klug. Wem sagen Sie das? Sowas ist wohl selbstverständlich. Mal weiter. Wie ich dann da an dem zweiten Hindernis hochgeklettert war... Sie meinen an der Mauer? Ja, wie ich dann da oben war, auf der Mauerkrone, da habe ich dann den Mann schon gesehen. Der stand da mit den Pelzen im Arm. Die hat er wohl vorher mal erst rübergeschmissen. Über den Zaun und über die Mauer, bevor er rübergeklettert ist. Ja, ich verstehe. Der stand da also und wusste im Moment nicht recht weiter. Das Grundstück war nämlich gegen die Straße hin durch einen ziemlich hohen Bretterzaun abgegrenzt. Das sehen Sie ja noch selber und da werden Sie ja auch die Fußspuren sichern. Jedenfalls, der steht da also, sieht mich, wie ich auf der Mauer oben erscheine und rennt noch ein paar Schritt. Darauf rufe ich ihn natürlich sofort an. Halt! Halt! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen oder schieße! Bleiben Sie stehen! Was ist denn los, Mann? Was wollen Sie denn? Stecken Sie doch Ihre Knarre ein, ich tue Ihnen ja nichts. dass er mir nichts tun wollte, hatte ich auch angenommen. Aber ich wusste ja nicht, ob er nicht vielleicht auf diesem Grundstück besser Bescheid wusste als ich und womöglich doch noch einen Fluchtweg wusste. Ach so, ja. Na, die Pelze hatte er gleich auf den Boden geworfen, als er mich auf der Mauerkrone gesehen hatte. Na, kurz und gut, er blieb dann auch stehen und ich bin bis auf 3 Schritte an ihn herangegangen, immer noch selbstverständlich im Abstand von seinen eigenen Fußspuren, das ist ja klar. Vielleicht kann ich hier mal kurz erklären, wie wunderbar richtig und umsichtig sich dieser Streifenbeamte verhalten hat. Das hat sich hinterher nämlich als ausgesprochen bedeutend erwiesen. Er ist, wie Sie selber gehört haben, in ein paar Schritten Abstand vor dem Mann Oskar, stehen geblieben und hat den Mann dann aufgefordert, dass der zu ihm herankommen sollte, selbstverständlich sicherheitshalber mit der Schusswaffe im Anschlag. Ja, bitte, von mir aus Komik, Herr Wachtmeister, aber können Sie nicht gefälligst Ihr Schießeisenfeuer verstauen? Ja, kommen Sie nur und nehmen Sie die Hände hoch. Ja, das ist ja wohl alten Ding, ist das ja wohl. Was soll denn das Ganze? Ich stehe hier ganz harmlos auf den Hof und warte auf eine Puppe und da... Ach, ist nicht möglich. Wieso nicht? Trauen Sie mir das nicht zu? So sehe ich doch wohl nicht aus. Diese erste Erwähnung einer Puppe, auf die der Mann Oskar da auf dem Hof gewartet haben will, spielt in den späteren Ermittlungen noch eine Rolle. Zunächst ist der Mann durch die Funkstreife festgenommen worden, als dringend tatverdächtig den Einbruch in das Pelzgeschäft verübt zu haben. Ja, eine Frage. Ja, bitte? In solchem Fall wird der vorläufig Festgenommene erstmal zum nächsten Polizeirevier gebracht. Ja, inzwischen war auch schon der Dauerdienst bei uns, bei der Kripo, informiert. Es waren also Beamte zum Tatort gefahren, zur Spurensicherung und zu den ersten Ermittlungen überhaupt. Den einen Nachtdienstbeamten haben Sie ja schon gehört, der sich mit dem Streifenbeamten unterhalten hat. Ach so, ja. Der Mann Oskar also war zunächst mal auf dem Polizeirevier gelandet, wo dann seine vollen Personalien festgestellt worden sind. Oskar Stilenzo, 42 Jahre alt, vom Beruf Rohrleger. Und bei Ihnen schon in Erscheinung getreten, oder? Doch, sogar ziemlich ausgiebig. Sozusagen ein guter Kunde von uns. Das will natürlich nicht heißen, dass wir in solchen Fall von vornherein schon überzeugt sind, der hat mal wieder was getan. Das muss ja keineswegs sein. Wir kennen genug Menschen, die ein oder zwei, dreimal mit uns in Berührung gekommen sind und dann doch noch ins sogenannte bürgerliche Leben zurückgefunden haben. Ich will damit sagen, wir urteilen niemals im Vorhinein und wir verurteilen schon ganz und gar nicht. Einfach, weil das überhaupt nicht unsere Aufgabe ist. Aber kommen wir mal zu unserem Fall hier zurück. Der Mann Oskar Stilenzo ist zunächst mal vom Polizeirevier aus mit zu unserer Zentrale genommen worden. In der Grunewaldstraße? Ja, oder richtiger Gotthardstraße. Bei uns ist er dann noch in der Nacht für die zuständige Dienststelle in das Polizeigefängnis eingeliefert worden. Inzwischen waren unsere Kollegen vom KKVD, also Kriminalkommissar vom Dienst, einfacher gesagt von unserem Nachtdienst, noch am Tatort mit ihren Ermittlungen beschäftigt. Bei dieser Gelegenheit hat sich dann auch schon die erste Zeugin gemeldet. Ja, ich konnte nicht schlafen. Es war ja auch so warm, so schwül. Die halbe Stunde Regen in der Nacht hatte kaum was ausgemacht. Ich bin dann mal aufgestanden aus dem Bett und bin auf meinen Balkon gegangen. Und da höre ich mit einem Mal so ein lautes Klirren. Noch Klirren ist viel zu wenig gesagt. Es hat mir gekracht. Aber das habe ich ganz deutlich gehört. Das konnte nur eine Schaufensterscheibe sein. Und da habe ich mich so über die Brüstung gebeugt, verstehen Sie? Natürlich, ich verstehe. Ja, und da sehe ich, wie ein Mann über die Straße rennt, in ein Haus rein. Und vor sich her, im Arm, da hat er so Pelze gepackt. Pelzmäntel, verstehen Sie? Das konnten Sie deutlich genug sehen? Ja, freilich, ganz deutlich. Es war ja Mondschein. Na, und das habe ich mir natürlich gleich gedacht, wie ich das Scheibenklirren gehört habe. Das ist doch sicher bei dem Pelzgeschäft auf unserer Straßenseite. Hm. Und Sie würden den Mann wiedererkennen? Wiedererkennen? Na ja, wissen Sie, gesehen habe ich ihn ja eigentlich bloß von hinten. Also, der Figur nach würde ich sagen, ja. Und ich könnte Ihnen nach ungefähr sagen, was er anhatte. Das ist natürlich, was die Person des flüchtenden Mannes angeht, keine ganz sichere und gar schon erschöpfende Aussage. Wichtig nur bleibt hier, dass diese Zeugin den besagten Mann hat flüchten sehen, bevor noch die Funkstreife am Tatort war. Und sie hat ihn außerdem, nach ihrer Aussage, über den Damm rennen sehen mit Pelzen im Arm. Sie werden ein bisschen später verstehen, warum diese Aussage für uns wichtig genug war. Zunächst mal muss ich hier noch etwas nachtragen. Ich hatte Ihnen gesagt, der Mann, dieser Mann Oskar, ist durch den Funkstreifenbeamten zunächst zum zuständigen Polizeirevier und dann zum Polizeigefängnis bei uns in der Gotha-Straße gebracht worden. Sie entsinnen sich. Freilich, ich entsinne mich genau. Gut, dazwischen gab es aber noch einen Vorgang. Zunächst mal war der Festgenommene auf dem Polizeirevier recht lebhaft und offenbar stark angetrunken, obschon gerade das dem Streifenbeamten zuvor nicht aufgefallen war. Vielleicht kann ich endlich mal erfahren, was Sie eigentlich von mir wollen. Das ist ja ein Sauladen, ist das ja. Euch müsste man alle den Hintern aufreißen, müsste man euch, ja. Ah, nun mäßigen Sie sich ein bisschen, Herr Stilenzo. Mäßigen? Ha, Maß halten, was? Ha, denkste, Mensch, denkste, ohne mich. Ja, nun lassen Sie es mal gut sein. Was haben Sie denn heute Abend getrunken? Getrunken? Ecke? Ha, der Doppelte, Herr Wachtmeister, wenn Sie genau wissen wollen. Der Doppelte, wa? Ich sagte schon, dem Streifenbeamten war vorher die augenscheinliche Trunkenheit des festgenommenen Oskar keineswegs aufgefallen. Nachdem er sich auf dem Revier aber so gezeigt hatte, war die Anordnung einer Blutprobe fällig. Trunkenheit bei Begehung einer Tat kann ja für ein Urteil von Bedeutung sein. Wir waren also verpflichtet, auch im Hinblick auf unsere eigenen Ermittlungen, den Mann einer Blutentnahme zuzuführen. Ja, hier habe ich mal wieder eine Frage. Ja, bitte. Wie ist das? Wie geht das vor sich? Ich selber war noch nie in der Verlegenheit, dass bei mir eine Blutprobe vorgenommen werden musste. Ich denke auch, ich werde nie diese Verlegenheit kennenlernen. Davon bin ich überzeugt. Naja, aber diese Frage wird auch manche unserer Hörer interessieren. Da ist ein vorläufig Festgenommener und der steht unter alkoholischem Einfluss. Ja? Sie wollen also, oder müssen sogar, das Ausmaß seiner Trunkenheit feststellen lassen. Ja? Wie und wo geht das vor sich? Ganz einfach. Normalerweise wird eine solche Blutalkoholuntersuchung durch einen unserer Polizeiärzte vorgenommen. Die gibt es unter anderem bei einigen Polizeiinspektionen. Das ist das Wo, nach dem Sie fragen. Das Wie sieht so aus, dass dem Vorgeführten nicht nur Blut entnommen wird, es werden auch verschiedene Tests durchgeführt. Machen Sie mal die Augen zu, bitte. Denn sehe ich ja nicht mehr, Herr Doktor. Na ja, nun machen Sie schon. So, und jetzt gehen Sie mal geradeaus. Ja, gut. Weiter. Danke. Wie viel haben Sie denn getrunken? Naja, einiges, wa? Wissen Sie nicht mehr genau, wie? Nee, ich vertrage ja auch nicht viel, wa? Machen Sie doch noch mal die Augen zu, bitte. Was, schon wieder? Wenn Sie mir das so angewöhnen, Herr Doktor, dann krieg Sie ja nicht mehr auf. Also, Judy, ich mache Sie zu. Strecken Sie mal den rechten Zeigefinger aus. Ja, so. Und jetzt fahren Sie mal mit dem rechten Zeigefinger auf Ihre Nasenspitze zu. Nein, auf Ihre Nasenspitze, Mann, nicht auf Ihre Stirn. Ja. Ja, danke. Ist gut. Nun kommen Sie mal bitte. Nein, hierher. Ja. Und jetzt schreiben Sie bitte auf den Bogen hier ein paar Worte. Ein paar Worte? Ja. Mir fällt aber ja nicht ein, Herr Doktor. Na, irgendwas. Ihren Namen, Ihre Wohnung, ganz egal, irgendwas. Mein Namen? Wie heiß ich denn nur? Mann, das habe ich doch gestern noch gewusst. Ach so, ja, Oskar. Ja, stimmt doch, Herr Doktor, wa? Oder nicht? Unser Mann hier, der Mann Oskar, schien ziemlich betrunken, nach den äußerlichen Tests jedenfalls. Wir erleben aber immer wieder einmal, dass jemand noch so nüchtern ist, dass er die Trunkenheitsprobe bewusst übertreibt. Im Gegensatz zu Kraftfahrern, die zur Blutprobe gebracht werden und sich dann natürlich alle Mühe geben, den Grad ihrer Alkoholbeeinflussung zu vertuschen. Dem einen wie dem anderen, das will ich hier mal sagen, nützt das gar nichts. Wir haben nach dem Ergebnis der Promille-Bestimmung schon manchen überführt. Überführt, dass er mit Gewalt betrunken oder mit Gewalt nüchtern sein wollte. Unser Mann hier, der Oskar, legte offenbar Wert darauf, als recht betrunken angesehen zu werden. Kurz und gut, er war dann zunächst ins Polizeigefängnis eingeliefert worden. Am Morgen darauf wird er dann dem zuständigen Fachbeamten vorgeführt. Moin. Ich wünsche wohl Jeruza haben, Herr Kriminal. Danke, nehmen Sie Platz. Sie brauchen ja nicht zu stehen. Bei uns können Sie sitzen. Das habe ich schon gemerkt. Aber ich will ja nicht unbedingt. Verständlich. Aber so war es auch gar nicht gemeint von mir. Wenn ich mir nicht irre, Herr Kriminal, denn kennen wir uns doch. Haben Sie mir nicht schon manchmal zu ein kleines Pilz eingeladen? Hier muss ich einfügen, unser Kollege der zuständigen Fachdienststelle kannte den Oskar Stilenzo in der Tat bereits. Erstens, das sagte ich wohl schon, war er längst einer unserer Kunden. Und dann war er unserem Kollegen schon aus Lokalbesuchen bekannt. Er wusste ungefähr, wer Oskar war und hatte sich deshalb auch schon ein paar Mal mit ihm unterhalten. Wir haben ja durchaus gern Kontakt zu den Leuten, mit denen wir schon mal zu tun hatten. Wie Sie mir das letzte Mal angesprochen hatten, da haben Sie noch gesagt, na Oskar, alter Junge, wie geht's dir denn? So, naja, ich weiß schon. Dann können wir ja auch bei dem Ton bleiben. Also, wie geht's dir denn, Oskar? Fragen Sie heute lieber nicht. Ich bin ziemlich sauer. Was einem so alles passieren kann. Ich stehe da heute Nacht auf einen Hof, warte ganz harmlos. Ich hatte nämlich vorher eine dufte Puppe nach Hause gebracht, wa? Naja, und ich sollte noch bei ihr einsteigen. Aha. Ja, na, was Oskar ist, der sagt doch nicht nee, wa? Wenn so ein Dessert auf der Speisekarte steht, wa? Ich sollte bloß noch warten, ob auch die Küche frei ist oben, nicht? Da wollt sie mir winken und dann sollte ich rufkommen. Aha. Ja, und wie ich da so stehe, wie ihr sagt, da kommt plötzlich so ein Schupo-Fritze an. Sagt, halten Sie doch mal und drückt mir ein paar Pelze in der Hand. Ist doch nicht möglich. Ja, wa? Hätte ich früher auch gedacht. Aber Tatsache, der drückt mir die Pelze in der Hand und auf einmal, wie ich die schon halte, da sagt er, Hände hoch und hält mir eine Knarre vor der Halsader. Ich denke, oh, das kann doch nicht wahr sein, denke ich. Und da sagt ihr schon, kommen Sie mal mit. Das glauben Sie mir alle nicht, wa? Na, sagen wir mal, es ist zumindest etwas überraschend, nicht? Aus welchem Grund wohl sollte Ihnen da auf einem fremden Hof, auf dem Sie da auf ein Zeichen von einem Mädchen gewartet haben, warum sollte Ihnen da plötzlich ein Schutzpolizeibeamter ein paar Pelze in die Hand gedrückt haben? Und, da brauchen Sie ja nicht weiterzureden, Herr Kriminal. Mir war die Sache klar. Kurz hinterher kamen dann nämlich schon noch andere Schupos an. Ja, die waren wohl hinterher nach ihren Kollegen. Der muss die Pelze wohl geklaut haben. Mensch, es geht, Oskar. Das kann ja wohl nicht ganz dein Ernst sein. Ach, das halten sie wohl für unmöglich, wa? Ja, das sieht euch Brüdern ähnlich. Als wenn doch nie ein Polizist was Krummes gemacht hätte. Soll ich Ihnen da mal Beispiele nennen? Wir wollen doch hier nicht vom Thema abkommen, Oskar, und ins Allgemeine geraten. Du bist doch auf dem Hof mit 5 Pelzen im Arm erwischt worden. Na ja, ich sah ja, weil mir der Schupo die vorher aufgepackt hatte. Hier, halten Sie mal. Und ich halt die und dann hält er mir sein Schießeisen vor den Adamsappel. Ja, das habe ich schon alles verstanden. Na also. Aber wer soll dir sowas abnehmen? Na, das ist wieder typisch. Ist ja klar. Eure Kumpels von der Polente, die deckt ihr natürlich. Und unser Ener, der soll dann seinen Kopf dafür hinhalten. Ja, nur mal langsam. Nee, den halte ich nicht langsam, den halte ich auch nicht schnell hin. Ich warte da, wie ihr sagt, ganz harmlos auf ein bisschen was Schnuckliges. Ja, das haben wir schon begriffen. Na und? Und? Wie wär's, wenn du uns mal erzählen würdest, wie das liebe Mädchen heißt, wie es aussieht? Prima, ganz prima. Ja, alle dran. Ja, sowas würde ich Ihnen mal wünschen, Herr Kriminal. Das ist rührend, aber... Nee, kein aber, bestimmt nicht. Ja, schon gut. Ich hatte auch gefragt, wie das liebe Mädchen heißt. Da hab ich auch keine Ahnung. Ich hab die ins Resi. Ja, da hab ich die kennengelernt. Und wir haben so ein paar auf Parkett gelegt, wa? Ja, und dann sind wir ja young, wie ihr sagt, und dann wollt sie... Ja, schon gut, Oskar. Aber du wirst doch ungefähr wissen, wenn du sie schon bis nach Hause begleitet hast und sie dich noch raufkommen lassen wollte... Ja, das wollt sie. Eben. Dann wirst du doch wohl ihren Namen oder wenigstens ihren Vornamen wissen. Nee, leider nicht. Wissen Sie, Herr Kriminal, darin bin ich komisch. Da bin ich ganz diskret. Ich frag nicht mal hinterher, mit wem ich das Vergnügen hatte. Ah, Kavalier durch und durch. Ja, das belastet ihn denn auch nicht weiter, verstehen Sie? Also gut. Dann wenigstens ein bisschen genauer, wie sieht das liebe Kind aus? Größe, Alter, Haarfarbe und so weiter. Sagen wir es gleich. Die Beschreibung, die uns der Mann Oskar von seiner angeblichen Bekanntschaft gegeben hat, konnte auf eine ganze Zahl von Mädchen zutreffen. Das mag begreiflich sein. Es gibt genug hübsche Mädchen in unserer Stadt. Und davon abgesehen, Personenbeschreibungen sind selten ganz vollkommen. Trotzdem Meine Kollegen sind mit der Beschreibung, die uns der Oskar gegeben hat, in dem fraglichen Haus und dazu in der ganzen Umgebung rundum hausieren gegangen. Also, wir haben alles versucht. Eine junge Dame, auf die auch nur annähernd die Beschreibung passen könnte, gibt's da nirgendwo. So. Es gibt nach unseren Ermittlungen auch keine, die in der fraglichen Nacht aus dem Resi nach Hause gekommen wäre. Geschweige denn eine, die noch zu einem weiteren Rendezvous bereit gewesen wäre. Naja, das letzte, Kollege Hiller, wird uns vielleicht nicht unbedingt auf die Nase gebunden werden. Aber ich hatte ja die ganze Geschichte von Anfang an bezweifelt. Wir wissen ja, dass der Mann Oskar sowohl von dem Gastwirt als auch von einer im Ganzen unbeteiligten Zeugin gesehen worden ist, wie er mit dem Pelzen im Arm über den Damm und dann in das Haus gerannt ist, auf dessen dritten Hof er durch den Streifenbeamten gestellt worden ist. Die dort gesicherten Fußspuren allein würden ja schon beweisen, dass seine so recht fantastische Erzählung von dem Schutzpolizeibeamten, der ihm die Pelze in die Hand gedrückt hätte, nicht stimmen kann. Na, also ich meine, diese Einlassung kann man wohl so oder so als allzu weit hergeholt betrachten. Ja, das schon, Kollege Hiller. Bloß, es ist ja wohl selbstverständlich, dass wir keine Frage offen lassen und selbst den absurdesten Behauptungen nachgehen. Natürlich, klar. Was der Kollege vom zuständigen Fachdezernat hier sagt, kann ich nur unterstreichen. Andererseits wissen wir gerade von diesem Mann Oskar, der, wie gesagt, ein alter Kunde von uns ist, dass er immer mit so grotesken Ausreden kommt. Bei der Straftat, um deren Willen er zuletzt verurteilt worden war, hat er sich beinahe genauso verhalten. Da war er erwischt worden, als er aus einem Radiogeschäft mit einem Fernseher im Arm herauskam. Wissen Sie, was er da gesagt hat? Ich weiß ja nicht, was Sie von mir wollen. Sie haben eine ganz falsche Vorstellung. Hier ist einer aus den Laden gekommen, hat mir die Kiste in den Arm gedrückt und gesagt, halten Sie doch mal. Ja, und ich dachte, ich tue ihm den Gefallen, wa? Ja, so was macht man doch dann. Nicht? Ja, das ist typisch für unseren Mann Oskar. In der letzten Zeit nun hat er sich auf Pelzdiebstähle spezialisiert. Dabei geht er allerdings so raffiniert vor und beim eigentlichen Diebstahl so schnell, dass es niemals leicht ist, ihm etwas nachzuweisen. Aber er muss doch die Sore, also seine Beute, irgendwo unterbringen. Natürlich. Aber wo? Einen Mittäter hat er nicht. Das wissen wir. Er ist der typische Einzelgänger. Wir haben uns natürlich auch gesagt, dass er ja seine Beute, bevor er sie an den Mann bringt, erst mal irgendwo hinterlegt. Und das ist in solchen Fällen zumeist da, wo einer wohnt. Ich muss nicht erst sagen, dass wir uns selbstverständlich dafür interessiert haben und bei ihm zu Hause waren. Ist denn deine Mutti nicht da? Mutti? Nein, Mutti arbeitet ja. Die kommt erst um 6. Was wollen Sie denn? Oh, wir wollten Sie nur etwas fragen, wegen deines Vatis. Vati? Sie meinen Papa, ja? Oder Papa, ja, kann man auch sagen. Aber Papa wohnt ja schon lange nicht mehr bei uns. Der wohnt nicht bei euch? Nö. Mutti ist doch böse mit ihm. Der kommt nicht mehr zu uns, hat Mutti gesagt. Ach so. Und Mutti, wenn Sie die sprechen wollen, Mutti ist um 6 erst wieder hier. Soll ich ihr irgendetwas sagen? Nein, nein, das brauchst du nicht. Wir kommen dann schon noch mal her. Ach so. Naja, ist gut. Ich werd's Mutti doch lieber sagen. Wir haben dann erfahren, dass der Mann Oskar schon seit ein paar Monaten geschieden ist und sich irgendwo ohne feste Wohnung aufhält. Nach Hause jedenfalls hatte er auch vorher niemals etwas von seiner jeweiligen Beute mitgebracht. Nun wissen wir gerade bei Pelzdiebstählen, dass es bei uns eine Reihe von Leuten gibt, die unseren eingesessenen Kirschnern auf recht eigene Weise Konkurrenz machen. Konkurrenz im Verborgenen. Und wir haben sie selbstverständlich überprüft. Das ist ja klar. Stilenzo? Nein, einen Herrn Oskar Stilenzo kenne ich nicht. Bedauere, Kriminalbeamter. Und wer liefert Ihnen alle die Fälle, die Sie zu Pelzmänteln verarbeiten? Wer? Na, verschiedene Leute. Warum fragen Sie so? Wollen Sie mir sagen, ich kaufe unredlich ein? Ich will gar nichts sagen. Ich will von Ihnen nur eine bestimmte Auskunft haben. Das ist alles. Ich bedauere, solche Auskunft kann ich Ihnen nicht geben. Sie können suchen, in meinem ganzen Lager. Sie werden nichts finden, wo Sie sagen können, das ist unredlich erworben. Mhm. Ja, bitte, bitte, suchen Sie doch. Warum suchen Sie nicht? Kommen Sie, meinen Sie, ich habe Angst? Sie brauchen sich gar nicht aufzuregen. Ich rege mich nicht auf, ich wundere mich nur. Kann die Berliner Kriminalpolizei so einfach redliche Geschäftsleute verdächtigen? Bitte, sagen Sie doch, kann sie das? Kann sie das? Es ist manchmal schwer, an gewisse Leute heranzukommen. Auch da, wo wir ziemlich sicher sind, dass nicht alles ganz reell zugeht. Ich möchte mich da nicht weiter äußern. Oh, ich verstehe schon. Nur eine Frage noch. Dieser Mann Oskar hier, hat er bei allen Indizien, die so klar für seine Täterschaft sprechen, hat er dann nicht alles zugegeben? Nein, er bleibt dabei, ein Polizeibeamter hätte die Tat begangen. Was heißt hier, das ist grotesk. Ihr könnt mir doch nicht die Hosen ausziehen, ihr Armleuchter. Herr Stilenzo. Quatsch doch nicht, Mensch. Lass mir in Ruhe. Ich beschwer mir bei den Generalstaatsanwalt. Dann könnt ihr alle baden gehen, ihr Würstchen, ihr Saftbolzen. Ihr könnt bloß meine Steuern auffressen, könnt ihr. Das ist alles, ist das. Ja, das ist ganz und gar der Mann Oskar. Wenn nichts anderes hier herauskommt, dann das, auch mit solchen Leuten haben wir gelegentlich zu tun. Dieser Mann bleibt auch noch bei der Gerichtsverhandlung dabei. Ein Polizeibeamter hätte die Tat begangen und er solle nun nur dafür herhalten. Was denn sonst? Sagt es doch! Ja, das wäre dieser Fall. Und das wäre eine Sorte von Tätern, wie gesagt, mit der wir es auch gelegentlich zu tun haben. Können Sie sich vorstellen, wir sind ja nicht erhaben über Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Genau genommen bemühen wir uns ja oft, anderen zurückzuhelfen in das, was wir alle die bürgerliche Gemeinschaft nennen. Aber können Sie sich vorstellen, dass das gar nicht immer so leicht ist? Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden. Entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Alfred Steinke, Aufnahmeleitung Klaus Priedemuth und Regie Werner Völkel. Auch das war ein realer Kriminalfall aus dem West-Berlin der 60er Jahre, aufgeschrieben von Werner Brink, gesendet im RIAS im August 1966. Wir hören Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Krimi-Autor Horst Bosetzky ist bei mir. Herr Bosetzky, wir haben gerade von Werner Brink gehört, dass der sich in seinen Hörspielkrimis immer auf wahre Begebenheiten bezogen hat. Wie war und ist das bei Ihnen? Nehmen Sie Kriminalfälle, die sich tatsächlich zugetragen haben und stricken da eine fiktive Handlung drumherum? Ja, ja, natürlich. Ich habe sogar jahrelang die Fachzeitschrift Kriminalistik abonniert gehabt, um da aus dem Vollen zu schöpfen. Und bei mir ist es aber nicht nur True Crime, sondern immer noch ein bisschen erfundene Figuren kommen hinzu, ein bisschen andere Handlungsstränge und ein bisschen Spaß auch. Und ich sage immer, ein bisschen Hollywood muss dabei sein. Also ich peppe das alles ein bisschen auf. Aber bei mir die True Crime-Fälle, der S-Bahn-Mörder oder die Bestie vom Schlesischen Bahnhof, der Karl Grossmann oder die mordende Krankenschwester oder die Apothekerin Stefanie Burgmann, die dann schon mal vergiftete Liebesknochen Eclairs bei ihrem Liebhaber an die Tür gehängt hat, um die Familie auszurotten oder ihn auch, weiß ich nicht. Ja. Das ist natürlich auch einfach. Man braucht keinen neuen Plot. Man hat den Plot und es ist alles so authentisch. Und dass ich ein bisschen noch was dazu stricke, okay, sonst wäre es ja auch ein Sachbuch und das will ich nicht. Das waren Krimis, die Sie zum Teil im Nachkriegs-Westberlin angesiedelt haben. Für Sie war immer ja auch der soziologische Aspekt von Straftaten interessant. Als Professor für Soziologie an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, wie und warum wird ein Mensch zum Verbrecher? Warum hat Sie diese Frage so fasziniert? Ja, natürlich, wir alle können zum Mörder werden. In jedem von uns steckt es drin, die Aggression, die steckt drin. Aber wenn wir gut erzogen sind und wenn unsere Gene und unsere Gehirnstrukturen, die Frontal- und Temporallappen einigermaßen in Ordnung sind, dann sind wir doch weit entfernt von Tegel. Aber so wieder was nicht stimmt mit der Sozialisation, mit der genetischen Bestimmung oder irgendwas oder mit den Peer Groups, also wenn man Jugendlicher ist, die Gruppen um einen herum, wenn die einen anregen oder man keine Arbeit hat, wenn da alles zusammenkommt, ja, dann wären wir alle irgendwie zum Verbrecher, abgesehen mal davon, dass es ja auch die eigentliche größere Aggressivität und das Töten ja im kollektiven Rahmen geschehen ist, im Krieg und in Auschwitz und. Also insofern sind die privaten Morde sozusagen ja fast Bagatellen in der schrecklichen Geschichte der Menschheit, was das Morden betrifft. Warum tun die Menschen die Dinge, die sie tun? Das war und ist immer ein großes Leitmotiv ihrer Schriftstellerei. Mit der Schriftstellerei haben sich 1966 auch die Beatles beschäftigt. Das war die 11. Single der Band in Folge, die in England auf Nummer 1 kam. Ein Song über einen Mann, der unbedingt Schriftsteller werden will. Taschenbuch-Schriftsteller. Hier sind die Beatles und Paperback Writer. Paperback Writer. Beatles, Paperback Writer aus dem Jahr 1966. Herr Bosetzky, Krimis sind ja wie die Musik auch dem Zeitgeist unterworfen. Worin besteht aus Ihrer Sicht der größte Unterschied zwischen Krimis der 60er und aktuellen Krimis? Ja, wir hatten ja Wellen anfangs. Also erst so eine Unterhaltungswelle mit Hans-Jörg Martin, dann kam ich mit dem Soziokrimi, dann kam der Frauenkrimi, dann der Provinzkrimi und im Augenblick sehe ich eher so eine gewisse Psychokrimis und jetzt so eine Verwissenschaftlichung im Hinblick auf die Ebene der Gerichtsmediziner. Ich habe sogar eine Kollegin in der Mark Brandenburg, die ihren Beruf aufgegeben hat und noch einmal studiert hat, im Alter von etwa 50 Jahren, noch einmal Kriminologie studiert hat, um ihre Fälle völlig authentisch zu beschreiben. Also da werden dann anhand einer Made, die in einer Leiche ist, kann man, wie die aussieht, wie sie gewachsen ist, kann man bestimmen, wie lange der Mann oder die Frau da schon tot war. Und das gab es früher nicht. Das haben wir nicht gemacht und das ist schon ein Unterschied. Das kann man auch im Fernsehen beobachten. Großzahl der Ermittlungen oder eine Vielzahl der Ermittlungen finden ja mittlerweile im Labor statt. Da wird also viel natürlich mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet. Wir haben nochmal ein kleines Beispiel dafür, welche Art von Verbrechen dem RIAS 1966 eine Nachricht wert war. Das klang dann zum Beispiel so. Während gestern Abend im Fernsehen die Kriminalsendung Stahlnetz lief, drang ein Einbrecher unbemerkt in ein Einfamilienhaus in Spandau ein. Die Bewohner, die im Nebenzimmer vor dem Fernsehapparat saßen, waren von der Handlung so gefesselt, dass sie nicht bemerkten, wie der Täter aus dem Schlafzimmerfenster eine Glasscheibe herausnahm. Anschließend stieg er in den Raum ein und durchsuchte ihn ebenfalls unbemerkt. Nach Mitteilung der Polizei stahl er eine Handtasche und eine Geldbörse. Dabei fielen ihm 1.350 Mark Bargeld und Schmuck im Werte von 850 Mark in die Hände. Ja, ein Portemonnaie mit 1.350 Mark, da hatte der Einbrecher, muss man sagen, ziemlich guten Riecher. Aus der Rubrik Kuriositäten, ein Hauseinbruch in den RIAS-Nachrichten. Es tat sich für die Kollegen damals offenbar gerade ein großes Sommerloch auf im August 1966, dass sie darüber berichten mussten. Herr Bosetzky, wir versuchen in dieser Sendung immer auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie es sich damals in West-Berlin gelebt hat, als die Krimireihe Es geschah in Berlin im RIAS zu hören war. Sommer 1966, Sie waren 28, haben Sie diesen Sommer in Berlin verbracht, wissen Sie das noch? Ja, schon, aber vor allen Dingen in Prag. Wir als arme Studenten sind gerne in die Tschechoslowakei gefahren, da konnte man für wenig Geld wunderbar essen. Was hier für eine Bockwurst auszugeben war, das hat da schon fast Austern eingebracht in Prag. Und natürlich die Kultur in Prag, Ratschin und, das war wunderschön und naja. Das heißt, da haben Sie ganz üppig gelebt dann, ja, mit Austern. Nein, das nicht, aber fast so mit Rehbraten oder so. Also. Der Sommer 66 war, das weiß man jedenfalls, kein besonders guter Sommer für West-Berlins Bauern. Eine Berufsgruppe, die viel zu selten erwähnt wird, denn Landwirtschaft und eingemauerte Großstadt haben nur die wenigsten miteinander in Verbindung gebracht. Völlig zu Unrecht, wie uns dieser RIAS-Bericht von damals beweist. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier meldet sich die Lokalredaktion mit der Sendung Berlin am Mittag. Die rund 140 Berliner Landwirte haben den größten Teil ihrer Roggen- und Weizenernte inzwischen eingebracht. Trotzdem sieht man nur wenig zufriedene Gesichter. Diesmal sind die Scheunen nicht so gefüllt wie im vergangenen Jahr, obwohl immerhin 3.700 Tonnen geerntet wurden. Dieses Jahr ist offenbar weniger fruchtbar und einige Bauern meldeten sogar einen Rückgang der Roggenernte von einem Viertel der sonst üblichen Menge. Woran das liegt, weiß man nicht genau. Das Wetter ist einigermaßen gut gewesen und auch die Zahl der Schädlinge hat sich in Grenzen gehalten, konnte man hören. Trotzdem sind die Körner klein geblieben, zum Nachteil von Gewicht und Qualität. Die Berliner Bauern besitzen zusammen rund 2000 Hektar an Boden. 1960 waren es 500 Hektar mehr, die inzwischen meist als Bauland verkauft wurden. In diesen letzten 6 Jahren haben sich etwa 20 Berliner Landwirte zur Ruhe gesetzt bzw. einen anderen Beruf ergriffen. Angebaut wird in unserer Stadt in erster Linie Getreide, denn Berlins Kornfelder sind 1200 Hektar groß. Dagegen nehmen sich die Kartoffeläcker mit 350 Hektar schon bescheidener aus, obwohl im vergangenen Jahr darauf immerhin 7000 Tonnen dieses wichtigen Grundnahrungsmittels wuchsen. An dritter Stelle steht mit 300 Hektar der Gemüseanbau, von dem rund 250.000 Kilogramm 1965 geerntet wurden. Nur indirekt für die Lebensmittelversorgung von Bedeutung ist der Futtermittelanbau auf rund 200 Hektar. Für das nötige Obst sorgen hauptsächlich die Gärtnereien. Sie versorgten im vergangenen Jahr mit ihren Erträgen rund 200.000 Berliner. Herr Bosetzky, Sie haben damals auch ab und zu eine Landpartie gemacht, war ja nicht allzu weit weg für Sie. Zu welchen Anlässen ging es raus in die nähere Umgebung? Na, um mal den Kindern dann, die ich dann hatte, zu zeigen, wie Landwirtschaft geht, sind wir nach Rübars gefahren oder vielleicht auch nach Klado raus, um mal sagen, das ist ein Pferd, das ist eine Kuh, so wird gemäht, so wird gefüttert. Also im eingeschlossenen West-Berlin war das schon ein Highlight. Rübars, so einen lustigen Finken, da haben wir gegessen und es war wirklich eine Landpartie. Auch für West-Berlin gab es also diese ländliche Idylle. Aber das Großstadtleben war für die meisten natürlich wesentlich spannender. Ja, was war da nicht alles los zwischen Kudamm und Funkturm? Zum Beispiel im Sommer 1966 die Präsentation der neuesten Frisurenmode. Solche Berichte wie den folgenden hat man damals tatsächlich noch gehört im Radio. Ariella ist diesmal die neue Frisur genannt worden. Das Bezeichnendste für diese Frisur ist der doch kurze Haarschnitt. Der kurze Haarschnitt, der sich allerdings nur auf die Silhouette der Frisur bezieht, also auf den kurz geschnittenen Nacken, der heutzutage ja, Herr Degenhardt, manchmal kürzer ist als bei vielen Herren. So ist es, ja. Trotzdem schlagen Sie für diese neue Frisur ein langes Deckenhaar vor. Ja, das schon deswegen, weil das Flair des Haares durch das lange Deckenhaar erhalten bleibt, das Haar glänzt schöner und so weiter. Ja, auch dann, wenn eine solche Frisur verebbt, nämlich 3 oder 4 Tage alt wird, sieht das Haar besser aus, wenn es etwas in der Decke länger ist. Das hat also mit der Gesamtlänge nichts zu tun. Die Gesamtlänge ist ja nicht länger wie, was weiß ich, Ohrläppchen lang. Die Seite, die eine Seite ist etwas in das Gesicht hineinfrisiert. Genau, ja. Man kann sich eine Art Pony in die Stirn hineinfrisieren, ja, obwohl die Stirn fast zur Hälfte frei bleibt. Ja, zur Hälfte frei und bleibt. Das lange Deckenhaar frisiert man dann mit etwas Schwung nach hinten. Ist denn Toupieren noch erlaubt? Oh ja. Das gehört zur technischen Anfertigung einer Frisur. Das verpönte Toupieren betrifft ja eigentlich nur die etwas extremen, hohen oder voluminösen Frisuren. Die man allerdings schon lange nicht mehr trägt. Nein, also es ist vollkommen fertig. Aber Sie empfehlen auch Haarteile? Ja, natürlich. Ja, das ist also einfach ein beliebtes Mittel, um seine Frisur zu erhalten. Die Haarteile, die Sie vorschlagen, sind aber sehr kurz gehalten. Paris im Gegensatz dazu zeigte ja sehr lange Haarteile, wo also die Haare künstlich aufgesetzt bis über die Schulter gingen. Ja. Und manchmal bis auf den Rücken reichten. Das versucht man mit langen Zöpfen und mit schulterlangen Locken. Wobei aber gesagt werden muss, dass das nicht mit eigenem Haar gemacht wird, sondern einfach mit ansteckbaren Teilen, um einfach variabel zu sein und originell zu sein. Schließen Sie sich diesen Vorschlägen nun an, Herr Degenhardt, oder würden Sie das für das deutsche Publikum nicht vorschlagen? Nein, das selbstverständlich. Immer privat, persönlich, wie es zu der Dame passt. Wenn wir natürlich als deutscher Moderat müssen schon eine Mode kreieren, die tatsächlich etwas mehr allgemeingültig ist. Der Kreateur kann sich immer erlauben, extrem zu sein, Vorstöße in die Zukunft zu machen. Aber wir möchten doch ganz gerne gegenwartsnah bleiben. Ihre Empfehlungen richten sich einmal an die Frauen, also an die Kunden nachher, aber auch an die Friseure. Ja, also wir informieren den Friseur, was er den Frauen vorschlagen kann. Wie viele Friseure sind Ihnen denn angeschlossen? Ja, 56.000. In Deutschland. Verband, ja, in Deutschland. Aber unsere Modeempfehlung wird sehr gerne von den nordischen Ländern auch übernommen. Weil diese Verwandtschaft des Haares und die Mentalität der Menschen, die passt ihnen manchmal besser als beispielsweise die französische Mentalität. Wonach richten Sie denn nun Ihre Vorschläge aus? Wodurch lassen Sie sich beeinflussen oder, sagen wir, inspirieren? Ja, wir lassen uns inspirieren durch den Trend der Zeit und wir versuchen, eine Weiterentwicklung zu machen. Wenn wir beispielsweise den Courage gehabt haben, dann machen wir jetzt zwar fast eine Kürze wie im Courage, aber in der Lieblichkeit, in der Femininität. Also etwas lockerer, nicht mehr so geometrisch. Genau, genau. Wir wollen etwas weicher, etwas fraulicher diesen Zeittrend jetzt darstellen. Und ich glaube, das wird von den Damen auch gewünscht. Herr Bosetzky, kurzrasierter Nacken und langes Deckhaar, damals der neueste Schrei bei den Damenfrisuren. Sie sind bekannt als langjähriger Zopfträger. Auch das hat wie alles bei Ihnen eine Geschichte. Ja, also als mein Vater starb 1968, war die Beerdigung. Das sah schlimmer aus im Kopf, sagte meine Mutter, geh jetzt bitte zum Friseur, was soll Vati von dir denken? Ja. Na schön. Und da war ich zum letzten Mal beim Friseur und dann wuchs und wuchs das da so aus wie Wolfgang Overath und Günter Netzer, langmähnig. Und dann wurde ich 50, da sagte meine Frau dann, so kannst du nicht gehen zur Geburtstagsfeier, wir müssen da was machen, geh zum Friseur. Sag ich, nein, da habe ich dann endlich mal Widerstand gezeigt. Und hat sie gesagt, naja, dann mache ich dir einen Zopf. Und das hat sie gemacht vor der Und nun laufe ich seit 1988 mit dem Zopf herum. Und anders geht es im Augenblick noch gar nicht. Und bin neulich mal bei der Tegeler Kriminacht als etwas irrer Journalist aufgetreten. Und da habe ich dann mein Haar geöffnet und es kam begeisterte Zurufe der Damenwelt. Ja, sehen Sie, es lohnt sich also weiterhin, sein Haar zu pflegen und lang zu tragen. Diese Zopftradition hält Horst Bosetzky also bis heute aufrecht. Das war unser Blick auf das Jahr 1966 mit einer weiteren Folge der Krimireihe Es geschah in Berlin. In 4 Wochen hören Sie hier bei uns die nächste Ausgabe. Dann geht mal wieder eine Schaufensterscheibe zu Bruch. Wir hören schon mal rein. Edgar! Ja? Was ist denn? Hast du das eben gehört? Ja, habe ich gehört. Du, war das nicht eine Schaufensterscheibe oder sowas Ähnliches? Ja, hat sich so angehört. Vielleicht will da wo einer einbrechen. Kann schon sein. Aber nun lass mich in Ruhe. In diesem selben Haus sind ganz sicher auch noch andere Leute munter geworden durch das unverkennbare Geräusch. Aber nur ein einziger Mensch, eine junge Frau, zieht daraus die in solchem Falle richtige Konsequenz. Sie ruft 110 an. Ich bin durch das Krachen munter geworden und gleich ans Fenster gelaufen. Ja, mein Telefon steht auch hier am Fenster. Da drüben auf der anderen Seite, da ist eine Tankstelle. Und von da kam der Krach. Ja, und da macht sich auch ein Mann zu schaffen. Ich kann's ganz gut sehen. Ihre Adresse bitte? Ja, ich wohne Hadernstraße 45 und das ist ziemlich an der Ecke Dörtenweg. Und da ist auch die Tankstelle. Hadernstraße, Ecke Dörtenweg, Einbruch in Tankstelle. Ja, danke. Besorgte Anwohner informieren die Polizei. Ein Ausschnitt aus der nächsten Folge von Es geschah in Berlin. Es geht um Fälle, die mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung gelöst werden konnten. Eine Folge aus dem Jahr 1965 ist das. Die hören Sie in 4 Wochen am 3. Januar 2015. Bis dahin verabschieden sich wie immer gesetzestreu und rechtskonform Horst Bosetzky und Olaf Kosat. Ja, tschüss, Daniel. Es gibt eine Frau, die im Dunkel der Stadt Gedanken von Hass und Verderben hat. Sie tötet im Schatten und meidet das Licht, und niemand kennt ihr Gesicht. Gehst durch die Straßen und schaust nicht zurück. Vielleicht träumst du gerade von Liebe und Glück. Da trifft dich ein Schuss, dein Leben verrinnt. Ein Schrei verweht im Wind. Und niemand weint, wie das geschah, weil keiner mehr lebt, der sie einmal sah. Die schwarze Witwe, wer ist diese Frau? Sie findet ihr Opfer und trifft sehr genau. Warum sind die Straßen so einsam und leer? Warum gehen die Menschen so ängstlich umher? Es gibt eine Frau, die im Dunkel der Stadt einen Pakt mit dem Tode geschlossen hat. Niemand weiß, wie das geschah, weil keiner mehr lebt, der sie einmal sah.